mache mir nur etwas vor. Sie wird nie irgendetwas anderes in mir sehen als ein Ungeheuer. Wie lange noch soll das gehen? Mein Schicksal ist fatal. Ich habe mich nur einmal falsch entschieden. Die Hexe ließ mich stehen in meiner Höllequal. Als fürchterliches Biest werd ich gemieden. Hass nur, ist da keiner, der den Weg weist. Wie find ich der Welt Vergebung? Nein, nein! Was haben Sie gesagt? Überschütte sie mit Komplimenten. Beeindrucke sie durch deinen Witz. Benimm dich wie ein Edelmann. Benimm dich wie ein edler Mann.